Billige Beamte. Dass der Staat seine Beschäftigten nicht mehr so gut versorgt wie noch in unserer Elterngeneration, gilt längst nicht mehr nur für die Lehrer. Es betrifft den gesamten öffentlichen Dienst. Früher galt einmal, dass man dort zwar nicht so viel verdienen konnte wie in der freien Wirtschaft, dafür aber hatte man einen sicheren Job bis zur Rente. Noch in den 70er und 80er Jahren gab es mächtige Vertreter der Beschäftigten im öffentlichen Dienst und die Politik nahm sie ernst. Der Gewerkschafter Heinz Klunker zum Beispiel, der bekannteste und mächtigste Vorsitzende der Gewerkschaft ÖTV, öffentliche Dienste, Transport und Verkehr. Klunker war fast 2 Meter groß und 135 Kilo schwer. Wenn er damals in 10 stundenlangen Tarifverhandlungen saß, dann wurde es ihm manchmal zu viel. Dann stemmte er seinen schweren Körper vom Stuhl hoch und ließ seinen Bass so laut dröhnen, dass man ihn, darauf zumindest schwören Gewerkschafter, die es noch persönlich erlebt haben, Stein und Bein durch die Mauern hindurch draußen vor der Tür hören konnte. Sein damaliger Verhandlungsgegner Hans-Dietrich Genscher erzählte einmal, er habe Klunker manchmal vor Gesprächsrunden gefragt, werden Sie heute wieder röhren? Klunker, den viele einfach der Dicke nannten, führte den größten und wichtigsten Streik der bundesdeutschen Geschichte an. 1974 war das. Damals war Willy Brandt Bundeskanzler, Ölpreisschock und Wachstumsknick markierten das Ende des Wirtschaftswunders. Die Staatskassen waren strapaziert und trotzdem forderte Klunker für die Leute im öffentlichen Dienst Lohnerhöhungen in 2-stelliger Höhe. Die Gemüter der Republik waren erhitzt. Innerhalb von nur 3 Tagen mobilisierte der mächtige Arbeitgeberführer mit seiner Gewerkschaft damals 200.000 Staatsangestellte und legte die Republik lahm. Der Müll blieb liegen, das öffentliche Leben stand still. Erboste Bürger schütteten ihren liegen gebliebenen Müllsack in Klunkers Stuttgarter Reihenhausvorgarten aus. Doch am Ende siegte er. Er errang die enorme Lohnsteigerung von 11%, dazu die 40-Stunden-Woche und das 13. Monatsgehalt. Der dicke Heinz Klunker schaffte also das, wovon heutige Gewerkschaftsvertreter der Beschäftigten im öffentlichen Dienst nur träumen können. Er und seine Leute setzten faire Arbeitsbedingungen trotz einer schwierigen Wirtschaftslage durch. Heute sieht die Realität der Beschäftigten im öffentlichen Dienst deutlich anders aus. Das Mantra vom schlanken Staat hat den alten Grundsatz, im öffentlichen Dienst sei man auf lange Sicht abgesichert, ein großes Stück weit aufgelöst. Auch der Staat als Arbeitgeber befristet seine Angestellten immer häufiger. Sogar Bundesministerien, jene also, die den untergeordneten Behörden und natürlich auch der Privatwirtschaft mit dem besten Beispiel vorausgehen müssten, sind vorne mit dabei. Allen voran das Landwirtschaftsministerium. Dort waren zuletzt 28,5% aller Arbeitsverträge befristet. Auf den Negativplätzen 2 und 3 folgen das Familien- und das Wirtschaftsministerium. Die Befristungen werden von den Verantwortlichen häufig damit begründet, dass die jeweiligen Mitarbeiter lediglich für spezielle Projekte angestellt und somit anschließend nicht mehr gebraucht würden. Auch hier zeigt sich, dass die Gesetzeslage unzureichend ist. Sie lässt den Personalverantwortlichen im öffentlichen Dienst weitgehend freie Hand. Ämter, Behörden und Ministerium bedienen sich immer mehr, immer kreativerer Spielarten dessen, was als Projekt gilt und somit befristet wird. Und es gibt noch viel mehr gesetzliche Möglichkeiten, um Behörden Einstellungen auf Zeit zu ermöglichen. Befristungen sind aus Vertretungsgründen erlaubt, Schwangerschaft, Elternzeit und so weiter und sogar sachgrundlos, also ohne einen für die Betroffenen nachvollziehbaren Anlass. Die Rechtslage erlaubt diese Form der Befristung sogar 3-mal in Folge, jeweils für einen Zeitraum von 2 Jahren. 6 Jahre also für einen Mitarbeiter. Eine lange Zeit. Einer anderen Variante der befristeten Anstellung von Hochqualifizierten bedienen sich übrigens seit einiger Zeit die Hochschulen. Dort hangeln sich Wissenschaftler, oft promovierte Forscher, teils über Jahre hinweg von einem zum nächsten Zeitvertrag. Immerhin geht das seit dem Jahr 2016 nicht mehr unbegrenzt. Seither ist, relativ schwammig gesetzlich vorgeschrieben, dass solche Zeitverträge nur so lange laufen dürfen, wie sie für die angestrebte Qualifizierung der Betroffenen notwendig sind. Zum Beispiel also, so lange, wie sie an ihrer Doktorarbeit forschen. Bei der Grünen Bundestagsfraktion und der zuständigen Gewerkschaft GEW formulierte man gleich nach dem Erlass des neuen Gesetzes die Befürchtung, es sei so wachsweich gehalten, dass findige Personaler jede Menge Schlupflöcher finden könnten. Das neue Gesetz lässt den Geschäftsleistungen tatsächlich viel Spielraum. Noch nach Abschluss einer Doktorarbeit dürfen Akademiker bis zu 6 Jahre befristet beschäftigt werden. Was heißt das für die jungen Akademiker? Wie wirkt es sich auf ihre Leben aus? Im Jahr 2018 konnte man das auf dem Kurznachrichtendienst Twitter nachlesen. Unter Hashtag unbezahlt schrieben wissenschaftliche Mitarbeiter von Hochschulen, warum ihre Leben, trotz neuer Gesetzeslage, vielfach prekär ablaufen. Zum Beispiel, dass viele von ihnen ständig unterbezahlte Arbeit leisten würden. Eine der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen schilderte, dass sie extrem viele unbezahlte Überstunden schieben müsse. Sie habe sich deshalb hilfesuchend an ihren Professor gewandt, ob sie vielleicht künftig nur noch die vertraglich vereinbarten und bezahlten Wochenstunden ihrer Halbtagsstelle arbeiten dürfe. Daraufhin habe dieser geantwortet, mit dieser Einstellung verletze sie den wissenschaftlichen Imperativ. Ein anderer wissenschaftlicher Mitarbeiter beschrieb, dass er 40 bis 60 Wochenstunden arbeite, obwohl er nur für 20% einer Vollzeitstelle bezahlt werde. Rechtlich ist das absolut in Ordnung. Doch solche gesetzlichen Rahmenbedingungen sind sicher nicht das, was Angestellte als Arbeitsschutz von einem guten Staat erwarten. Es gibt immerhin Kräfte in der Bundesrepublik, die diese Schieflage erkannt haben. Die Regierungskoalition aus Union und SPD hat für diese Legislaturperiode angekündigt, die Befristungspraxis zu begrenzen. Und zwar nicht nur für die Ministerien selbst, sondern auch für den Rest des öffentlichen Dienstes und auch für die Privatwirtschaft. Geplant ist demnach, dass nur noch 2,5% einer Belegschaft sachgrundlos befristet beschäftigt werden dürfen und das nur noch für 18 anstatt wie bisher 24 Monate. Beim ein und demselben Arbeitgeber soll eine Befristung zudem nur maximal 5 Jahre möglich sein. Allerdings geht die Bundesregierung bisher viel zu zaghaft gegen die Befristungen vor. Die linke Bundestagsfraktion hat ausgerechnet, dass nur jeder dritte Betroffene von den geplanten gesetzlichen Neuregelungen profitieren wird. Wenn aber gerade der Staat, der doch für seine Angestellten eine besondere Fürsorgepflicht hat, diese Pflicht so wenig ernst nimmt, sondern weiterhin in großem Umfang auf Befristungen setzt, dann ist das kein kluges Sparen, sondern ein Schaden, den unsere Gesellschaft sich selbst zufügt. Damit vergibt der öffentliche Dienst sein wichtigstes Argument im Wettbewerb mit der Privatwirtschaft um die motiviertesten und klügsten Köpfe, die Sicherung des Arbeitsplatzes. Das ist kurzfristig gedacht und es schadet der Demokratie, wenn ein Staat sich selbst als Arbeitgeber unattraktiver macht. Weil dann die Besten und Leistungsfähigsten am Arbeitsmarkt sich lieber andere Orte suchen, um ihre Ideen und ihre Energie einzusetzen. Es ist also keine Überraschung, dass es mittlerweile vielerorts viel zu wenige Beamte gibt. Teilweise halten Behörden ihre eigenen Stellenpläne nicht ein. Zum Teil finden sich aber auch zu wenige Interessenten, die sich mit den immer schlechteren Anstellungsbedingungen abfinden wollen. In einigen Behörden arbeiten mittlerweile so wenig Sachbearbeiter, dass Anträge monatelang unbearbeitet liegen bleiben und deshalb Aufgaben nicht erledigt werden, die für den Ablauf unseres öffentlichen Lebens essentiell wären. Ein besonders krasses Beispiel ist dies. Anfang 2019 recherchierte ich gemeinsam mit 2 Kolleginnen in unserer Redaktion zum Pflegenotstand. Also zur Frage, wie unser Land es schaffen kann, in einer alternden Gesellschaft, in der immer mehr Menschen immer länger leben, aber gleichzeitig immer weniger Menschen sie gegen Geld pflegen wollen, die Versorgung der Pflegebedürftigen zu schaffen. Die Idee, wie man dieser ungeheuren Herausforderung für Deutschland begegnen soll, besteht zum Teil darin, dass Pflegefachkräfte aus dem Ausland angeworben und in deutschen Pflegeheimen und Krankenhäusern eingesetzt werden. Eigentlich eine gute und logische Lösung. Wenn es hierzulande doch viele Alte und Pflegebedürftige gibt und anderswo Pfleger ohne Job, warum bringt man sie nicht einfach zusammen? Unsere Recherchen ergaben, dass der Pflegerimport an einer entscheidenden Stelle hakt. An den deutschen Behörden, die diesen Import begleiten, den Anerkennungsstellen für Gesundheitsberufe bei den Bundesländern und den Ausländerbehörden. Dort, erzählten uns viele aus der Pflegebranche, blieben die Anträge für Visa und auf Anerkennung oft monatelang liegen. Einfach nur, weil es nicht genügend Behördenmitarbeiter gibt. Auf Fragen, wie das sein könne, antwortete uns Bundesarbeitsminister Hubertus Heil: Die Bundesregierung habe das Problem erkannt und arbeite, um es zu beheben, gerade am neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Behörden dürften sich künftig maximal noch 4 Monate für die Bearbeitung eines Antrages einer zuwanderungswilligen Fachkraft Zeit lassen. So ambitioniert und sinnvoll das klingt. Mehrere Landesbehörden, darunter das Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales, signalisierten bereits, diese Vorgabe würden sie angesichts ihrer knapp geschnittenen Personaldecke auf keinen Fall einhalten können. Das soll heißen, das schönste Gesetz nützt gar nichts, wenn der Staat sich die Beamten nicht leisten mag, die es dann umsetzen sollen.